Im Zentrum dieses Regimes stand eine mächtige Gruppierung, die das Bild einer glorreichen germanischen Geschichte verbreitete. Einer der mächtigsten Männer des Dritten Reichs, Heinrich Himmler, war von ihr besessen. Heinrich Himmler war im Dritten Reich so mächtig wie kaum ein anderer. Sein Vater hatte ihm Geschichten aus der nordischen und teutonischen Mythologie erzählt. Als Reichsführer SS hatte er die Möglichkeiten, sich noch intensiver der germanischen Mythologie zu widmen. Himmler hatte seinen eigenen Esoterikberater, den Okkultisten Karl Maria Willigut. Er behauptete, Hexer zu sein und von einem Göttergeschlecht abzustammen. Er hatte enge Verbindungen zu Anhängern der nordischen Mythologie. Außerdem war er schizophren und Alkoholiker, weshalb er in den 1920ern entmündigt wurde. Er behauptete sogar, Kontakt zu seinen Vorfahren im Jenseits zu haben. Mit Okkultisten wie Willigut als Vorbild formulierte Himmler seine neue Nazi-Ideologie. Sein Ziel war eine Gesellschaft, in der völkische Rassenideologie und Ahnenkult im Mittelpunkt stehen. Die Vorhut dieser neuen Glaubensgrundsätze war eine der schlimmsten Gruppierungen der Geschichte, die Schutzstaffel, kurz SS. Die SS sah sich als Eliteorganisation. Die Mitglieder verschrieben sich völlig der Nazi-Ideologie. Himmler wollte für diese Organisation eine Art Corporate Identity entwickeln. Himmler brauchte eine Basis für seine SS. ...1934 wählte er dafür die entlegene Wewelsburg, um die sich Geschichten von Hexenprozessen, Folter und Hinrichtungen ranken. Sie wurde der geheime Tempel der Nazis. Die Wewelsburg hatte schon vor der SS eine dunkle Vergangenheit. Über die jüngeren Geschehnisse dort wissen wir noch nicht viel. 1929 hatte die SS weniger als 300 Mitglieder. Ende 1939 waren es über 200.000. Himmler brauchte eine neue Religion für seine schnell wachsende Armee schwarzer Ritter. Für Himmler war das Christentum etwas, das von den Juden erschaffen wurde, um die arische Herrenrasse zu schwächen. Himmler meinte, dass im grausamen Weltbild der SS kein Platz für die christliche Tugend der Barmherzigkeit sei. Er wollte die germanische Religion der vorchristlichen Zeit wiederbeleben. Um jene Anschauungen zu untermauern, musste er zeigen, dass seine Herrenrasse alte Wurzeln hat. Himmler, Willigut und andere hochrangige SS-Offiziere wollten die deutsche Geschichte zu ihrem Nutzen umschreiben. 1935 bildete Himmler die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe. Das Ahnenerbe sollte Belege für eine alternative Geschichtsschreibung sammeln, in der die Germanen im Mittelpunkt standen. Forschung sollte mit Esoterik kombiniert werden. Diese Einrichtung veröffentlichte eigene Schriften und Filme. Darin stellten sie Ergebnisse ihrer Reisen zu entlegenen Orten wie Island oder Tibet dar. Sie reisten um die ganze Welt, um Beweise für das nordische und arische Erbe der Deutschen zu finden. Himmlers Obsession mit der germanischen Geschichte könnte sogar die Wahl der Wewelsburg als neuen SS-Standort beeinflusst haben. Sein esoterischer Berater Willigut empfahl das Schloss, womöglich wegen seiner geschichtlichen Bedeutung und Folklore. Die Region um die Wewelsburg spielte in der germanischen Geschichte eine große Rolle. Es ist das Land der Helden. Himmler wurde aber noch von etwas anderem angezogen. Nur 40 Kilometer von der Wewelsburg entfernt liegt eine Kultstätte der Nazis, die Externsteine. An und in den Externsteinen gibt es heidnische Kultstätten, Malereien und Ritzungen, die über 1000 Jahre alt sind. Sie zeigen auch Irmin Suhl, eines der wichtigsten Symbole der alten Germanen. Die Irminsul oder Irminsäule wurde als heiliger Weltenbaum verehrt. Willigut dachte, dass diese heilige Stätte bedeutende Beweise für die Herkunft der Deutschen liefern könnte. Anfang der 30er unternahmen Archäologen des Ahnenerbes Ausgrabungen, um der Geschichte der Externsteine auf den Grund zu gehen. They didn't get the evidence. Interessant ist, dass sie gar keine Hinweise auf eine germanische Kultstätte fanden. Stattdessen schrieben sie einfach das, was ihnen passte. In der Wewelsburg arbeiteten Historiker, Ahnenforscher und Wissenschaftler daran, Himmlers Vision zu stützen. Vor rund 70 Jahren wurde die Wewelsburg in ein ideologisches Zentrum der SS transformiert. Heinrich Himmler und seine Architekten hatten einen sehr ambitionierten Plan. Sie wollten aus dem Schloss das neue Zentrum der Nazi-Religion machen. Es gibt hier Pläne, die Himmler für die Wewelsburg entwerfen ließ. Nach einem gewonnenen Krieg wollte man dort einen nordischen Vatikan schaffen. Im Herzen dieser riesigen SS-Stadt sollte eine Burg mit 18 Türmen und 18 Meter hohen Wänden stehen. Das heutige Schloss ist nur ein kleiner Teil der geplanten Anlage. Sie sollte einen Durchmesser von 1 Kilometer haben. Himmler brauchte Arbeiter, um seine große Vision umzusetzen. Agnes Bütter war damals Schulmädchen und lebte im Dorf Wewelsburg. Von da unten, da mussten die einen dicken Bruchstein auf die Schulter so mitnehmen und in Reihe und Glied marschieren und singen dabei. Und dann kamen aber immer zwei Wachsoldaten mit Hunden mit. Ne, und wir durften denen auch kein Butterbrot geben, aber man hat es ja doch heimlich gemacht. So, ne. Ja, das durften sie dann schon, ne. Also das vergesse ich heute nicht. Die Arbeiter waren in einem eigens dafür gebauten Konzentrationslager untergebracht. Sie durchlebten einen Albtraum, um Himmlers Fantasie in die Tat umzusetzen. Fast 1300 starben. Die Rolle der Wewelsburg als ideologische Schule für SS-Offiziere änderte sich. Das Schloss sollte eine Stätte für heidnische Zeremonien werden. Es fanden SS-Hochzeiten und Taufen statt, unter Ausschluss der Kirche. Bei vielen war Willigut Hohepriester. Fackelmärsche zur Wintersonnenwende ersetzten Weihnachten. Hinter verschlossenen Türen konnte Himmler seiner geheimen Obsession frönen. Ich denke, der Ausbau der Wewelsburg war die Erfüllung Himmlers exzentrischer Jugendträume, mittelalterliche Sagen und eine verlorene germanische Welt. Auf eine gewisse Art war das sein Spielplatz. Himmler versorgte seine SS-Schule mit Relikten und Artefakten, die das völkische Erbe zelebrierten. Himmler used the castle as a kind of collection Himmler nutzte das Schloss für seine Sammlung von Kunst aus den Besatzungsgebieten. Er hatte viele Gemälde, Teppiche und andere Gegenstände dort. Es war seine Schatzkammer. Der Reichsführer der SS war nicht der einzige Nazi, der sich Kunst und Antiquitäten aneignete. Während des Krieges wurden die wertvollsten Kunstwerke Europas im Namen des Dritten Reichs gestohlen. SS-Mannschaften und Mitglieder des Ahnenerbes folgten der einfallenden Wehrmacht. Sie rissen Museumsstücke an sich und brachten sie nach Deutschland. Auch Reliquien wurden geraubt, wie der Speer des Schicksals aus dem Wiener Hofburgmuseum. Diese heilige Lanze wurde Jesus angeblich in die Seite gestochen. Was die Nazis unter anderem am Speer des Schicksals interessant fanden, war seine Legende. Jedem Herrscher, der den Speer besaß, waren die Götter wohlgesonnen. Hitler glaubte wohl, dass jeder Besitzer des Speers der unbestrittene Weltherrscher werde. Der Speer soll auf seine Anordnung hin beschlagnahmt worden sein. Diese Reliquien waren wirksame Mittel der Propaganda und sollten das Dritte Reich legitimieren. 1941 wurde Himmlers loyaler Ritterorden, die SS, immer mächtiger. Himmler konnte mit der Wewelsburg machen, was er wollte. Himmler wollte einen Ritterorden schaffen, ähnlich dem Templerorden oder dem Deutschen Orden. Er wollte, dass die SS den gleichen Leitgedanken hat. Himmler war dabei, ein eigenes Camelot für seine Nazi-Ritter zu schaffen. Die Räume wurden nach Sagenhelden wie König Artus benannt. Kernstück der Burg war ein steinerner Raum, wo sich hochrangige SS-Offiziere trafen. Das ist der Obergruppenführersaal, der in der früheren Gruft der Burg gebaut wurde. Die Architektur wirkt mittelalterlich. Es gibt 12 Säulen in diesem Raum. Wir wissen nicht, warum Himmler die Zahl 12 wählte. Aber man kann es so deuten, dass er dabei an König Artus und seine 12 Ritter dachte. Hier traf er sich mit den wichtigsten SS-Männern. Es heißt, er habe einen runden Eichentisch für diese Treffen aufstellen lassen. Himmlers Obsession mit der Legende von König Artus ging noch darüber hinaus. Er machte sich auf die Suche nach dem Heiligen Gral, den Jesus beim letzten Abendmahl benutzte und der Wunderkräfte besitzen soll. Himmler war vom Gral besessen, denn er glaubte, dass er die germanische Herkunft der Deutschen bestätigen würde. Er nahm Otto Rahn, einen verwegenen Archäologen, in die SS auf. Rahn durchkämmte auf der Suche nach dem Gral die Pyrenäen. Er kehrte jedoch mit leeren Händen zurück. Himmler wollte sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern sichern. Er ließ eine Gruft in seinem Camelot bauen. Manche meinen, dass hier Himmler und seine 12 Getreuen bestattet werden sollten. Das ist das Totenreich. An der Decke der Gruft befindet sich ein Hakenkreuz. Der Raum war für die SS sehr wichtig. Hier sollten tote SS-Männer geehrt werden. Unter dem Boden verlaufen Gasleitungen. Man nimmt an, dass dort eine ewige Flamme brennen sollte und die von Otto Gahr entworfenen Totenkopfringe verstorbener SS-Männer aufbewahrt werden sollten. Hätte man die Gruft vollendet, wäre sie vielleicht zu einer Gedenkstätte geworden. Wir können nur vermuten, was dort passieren sollte. Der Historiker Peter Longerich hat viel über Himmler und die Geschehnisse auf der Wewelsburg geschrieben. Er weiß, dass es nicht leicht ist, Fakten und Fiktion zu trennen. Es herrscht die Vorstellung, dass es in der Geschichte der SS etwas Verborgenes gibt und dass sie ihre geheimen Kulte und Rituale hatte, die nur entdeckt und entschlüsselt werden müssen. Nach dem Krieg kam das ganze Ausmaß des Okkultismus der SS ans Licht. Gerüchte über satanische Rituale und sogar Menschenopfer auf der Wewelsburg verbreiteten sich. Aber Historiker weisen diese Thesen zurück. Die okkulten Theorien, denen sich die Nazis verschrieben, mögen dumm und lächerlich erscheinen. Aber sie wurden benutzt, um eine Ideologie zu rechtfertigen, die zur Judenvernichtung und der Verfolgung von Slawen, Behinderten und Andersartigen führte. Sie hatten verheerende Folgen. Während des Krieges gerieten die Arbeiten an der Wewelsburg ins Stocken. Im März 1945 standen die Nazis mit ihrer verqueren Weltanschauung vor der Niederlage. Die Wewelsburg war bedroht. Himmler wollte sicherstellen, dass alles, was in der Burg passierte oder aufbewahrt wurde, geheim blieb. Der Burgschatz wurde fortgeschafft. Anything that hadn't been removed. Alles, was nicht in den Tagen und Wochen vor dem Rückzug der Deutschen gen Süden mitgenommen wurde, fiel mit Sicherheit Plünderern zum Opfer. Himmlers heilige Festung sollte nicht in die Hände der Feinde fallen. Himmler ordnete die Sprengung der Burg an. Einer seiner Offiziere, Heinz Macher, verlegte hier Sprengladungen. Nach Räumung der Burg wurde der Sprengbefehl gegeben. Die Sprengstoffmengen reichten jedoch nur für den Südostturm. Also steckte man die Burg in Brand. Als die 3. Infanteriedivision der US-Armee zur Wewelsburg vordrang, lag diese in Trümmern. Macher hatte den Befehl, die 9000 dort aufbewahrten SS-Totenkopfringe zu vergraben. Sie wurden nie gefunden. So we know some facts around the- April 1945. Der Sieg der Alliierten in Europa ist greifbar nahe. Die Niederlage der Nazis an beiden Fronten zerstört Himmlers Traum. Die Russen drangen von Osten nach Deutschland vor, die Briten, Amerikaner und Franzosen von Westen. Deutschland war am Boden. Die Schätze, die in den letzten 6 Jahren des Krieges in Nazi-Festungen gelagert hatten, wurden abtransportiert. Einige wurden versteckt, mit anderen wurde Freiheit erkauft. Die hartgesottensten Nazis waren auf dem Weg nach Süden für ihr letztes Gefecht. Himmler und auch andere kamen aus dieser Gegend. Also gingen sie dorthin zurück und nahmen ihre Geheimnisse mit. Die Kunstwerke wurden in Minenschächten oder Salzstöcken versteckt oder in Seen versenkt. Viele Objekte aus Gold und Silber und auch Kunstwerke wurden hierher gebracht. Die Nazis erlitten eine Niederlage. So auch ihre Ideologie einer germanischen Überlegenheit, die Himmler in seinem geheimen Tempel gepredigt hatte.